Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Weimar, 30. April 1789. Mit diesem Briefe sei denn unsere Korrespondenz von und nach Weimar beschlossen. Künftige Woche ziehe ich in Jena ein, wo ich hoffe, durch ein paar Zeilen von dir bewillkommt zu werden. Ich schicke dir einstweilen 22 Karolin für beid. Gern hätte ich die 150 Taler vollgemacht und mit 10 Talern für dich dein wohlverdientes Honorarium für deinen Aufsatz in der Thalia begleitet, aber die Jenaer haben mir einen dummen Streich gespielt. Sie sagten mir, ich würde mit 30 Talern für das Magisterdiplom wegkommen, nun werden mir 44 dafür gefordert, und noch einige Karolinen werden sie mir in Jena für andere Zeremonien abnehmen. Da ich mein bisschen Geld fast bis auf den Gulden berechnet habe, so entsteht dadurch eine Lücke, die ich nicht gleich zuzustopfen weiß, doch, hoffe ich, soll sich in einigen Wochen noch Rat finden. Einige Exemplare von meinem Magisterdiplom lege ich bei, damit du etwas zu lachen hast, wenn du mich in diesem lateinischen Rocke prangen siehst. Bürger war vor einigen Tagen hier, und ich habe seine Bekanntschaft gemacht. Sein Äußerliches verspricht wenig. Es ist plan und fast gemein. Dieser Charakter seiner Schriften ist in seinem Wesen angegeben. Aber ein gerader, ehrlicher Kerl scheint er zu sein, mit dem sich allenfalls leben ließe. An Bäcker von Gotha hat er mich in vielen Stücken erinnert. Wir haben einander das Wort gegeben, einen kleinen Wettstreit miteinander anzufangen, der darin bestehen soll, dass Bürger aus dem Virgil ein Morceau in selbstbeliebigem Metro übersetzt und ich dasselbe in einem andern. Du errätst leicht, dass ich meine Stanzen zuerst an dem Virgil versuchen will. Meine Idee, die Chöre der Iphigenie in Reimen zu übersetzen, hat Bürger sehr eingeleuchtet. Er findet auch griechischen Geist in der Übersetzung. Wie er mir sagt, werden noch mehr Lanzen für mich wegen der Götter Griechenlands gebrochen werden. Er selbst hat etwas noch im Manuskript darüber gelesen. Er wird künftige Michaelismesse ein Journal anfangen, das bloß Wortkritik zum Zwecke haben und einerseits unseren ersten Schriftstellern empfehlen soll, gut Deutsch zu schreiben, andererseits den grammatikalischen Gesetzgebern den Daumen aufs Auge halten soll. Der Kapellmeister Reichard von Berlin ist gegenwärtig auch hier. Er komponiert Goethes Claudine von Villabella. Dieser Reichard ist ein unerträglich aufdringlicher und impertinenter Bursche, der sich in alles mischt und einem nicht vom Halse zu bringen ist. Schicke mir nun, wenn du Gelegenheit findest, welches jetzt über Leipzig nicht fehlen kann, den Hissmann Meusel, wenn du diesen entbehren kannst, nebst einigen anderen historischen Büchern, die du mir für diesen Sommer brauchbar glaubst. Minna und Dorchen grüße herzlich. Lebe wohl, Schiller.